einzige Fachpodcast für Heimat, Recht, Wahn und Moral. Hier ist der Anycast mit seiner Jubiläumsausgabe Folge Nummer 147. In einer lauen Sonntagsausgabe mit Dennis und Renke. Hallo. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Wegen gestern? Auch, ja, auch tatsächlich. Ich bin schon die ganze Woche, also wir nehmen auf am Sonntag, jetzt, wann veröffentlichst du das? Weiß ich noch nicht. Später. Später, also vom Tag für einen Tag, ja. Kann man sagen. Sonntag, live und tape quasi. Sonntag der 28. Gestern war der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Oder vielleicht die Hälfte der Hörerinnen verlieren. Genau, es wird viel um Union und um die Champions League gehen. Und letzte Woche war das Himmelfahrtswochenende. Ich hatte kurz schon die Sorge, dass du, weil du mit Hi angefangen hattest, um Gottes Willen, jetzt kommt er wieder mit Hitler. Was? Der hat doch im April Geburtstag. Ich sehe gerade, ganz lustig, am 20. April war Zahnarzttermin der Kinder. Egal. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, da war ich schon so ein bisschen also ging es mir gesundheitlich, war ich da ein bisschen, schon so ein bisschen schnupfig. Und das hat sich so über die Woche, ja, es wurde nicht bedeutend schlimmer, aber auch nicht besser, weil ich habe natürlich weitergearbeitet und ich. Aber es ist keine Allergie bei dir? Nee. Weil ich hatte das Anfang quasi der Birkensaison, habe ich angefangen zu husten, zu schlüpfen und bin dann auf quasi Daily Dosis Cetirizin gewechselt. Mhm. Und seitdem geht's mir gut, aber ich schlafe auch viel mehr. Nee, hier sind, da kann ich dir übrigens empfehlen, da musst du nicht Cetirizin nehmen, sondern Desloratadin. Das ist ein LSD-Derivat von. Genau, von neuerer Generation. Das macht nicht so müde, ist okay. Aber genauso effektiv. Okay. Ist nicht gesponsert, diese Auskunft. Nee, ich glaube, also ich wüsste nicht, ich habe jetzt ewig keinen Allergietest mehr gemacht. Mir wäre auch nicht bekannt, dass ich irgendwie sonst wie Allergien hätte. Kann ich mal testen, aber es ist auch tatsächlich so, dass um mich herum dann auch Leute im Umfeld krank wurden und dann die Woche über ein bisschen kränker waren und jetzt auch andere Leute krank sind. Vielleicht sind das so zwei Schnupfendinger, die sich so aneinander gereiht haben. Also ich war nicht so hundertprozentig fit und dann bin ich halt gestern da natürlich noch im Stadion gewesen, auch nicht so lange, ich habe es nicht komplett übertrieben oder so, aber das zehrt natürlich alles. Wir sind sogar zusammengegangen, das heißt, es spricht ja quasi, dass du nicht so lange da warst. Ja, und ich konnte auch gar nicht mich so krass daneben benehmen, weil ich mit dem Fahrrad hingefahren bin. Ich musste ja noch 20 Kilometer nach Hause fahren. Das genau, musste das, ja eben noch möglich sein. In der letzten Sendung warst du noch nicht da, oder? Wann war denn die letzte Sendung? Vor zwei Wochen tatsächlich. Wir sind wieder im Takt. Nee, das kann nicht. Vor zwei Wochen waren wir auf Hochzeit. Vor drei Wochen. Doch, wir haben die Folge doch. Am Hochzeitswochenende veröffentlicht? Echt? Ja. Oh, dann habe ich dir mein Rad abgeholt. Nee, das habe ich schon eher. Da war das schon da, glaube ich. Ja. Oder? Hä? Ja, klar. Muss ich ja die Woche vorher abgeholt haben. Zeitreisen mit Manicast, keine Ahnung. Doch, pass auf. Moment. Ich bin froh, dass noch nicht ich weiß, welchen. Da war ich ja. Ich habe es am 6. abgeholt. Ach so. So. Da war es schon da. Okay. Ich bin froh, dass ich mittlerweile weiß, welcher Wochentag wieder ist. Das war auch zwischenzeitlich eine nicht relevante Information für mich. Ja, du nimmst ja schon wieder alles vorweg. Das ist ja ein großer Themenblock, den wir haben. Europareisen aller Art, habe ich ihn genannt. Das wird ein 40-minütiges Kapitel werden, über das wir gleich sprechen. Es geht um die UEFA, aber auch um Dennis Interrail-Touren, sodass man auch nicht wegschalten kann, wenn man nur eins davon hören will. Könnt ihr es nicht überspringen, ist Absicht. Genau, also ich bin ein bisschen angeschlagen, bin ein bisschen mitgenommen. Du musst gleich wieder nach Berlin-Gesundbrunnen fahren, ja. Um dort deinen Eurocity nach Prag, um dort deinen Eurocity nach Warschau, nein. Um dort deinen Intercity nach Graz, nein. Intercity Express nach Innsbruck, nein. Intercity nach Innsbruck, nein. Intercity Express nach Basel, fast. Zürich. Ja. Ah. Ha. Das war gar nicht so lange gedauert. Europa ist groß. Nach Zürich zu erwischen. Ja. Indem du natürlich in der ersten Klasse fahren wirst. Richtig. Ja. Ist eigentlich, was ist der Grenzbahnhof da, der erste? Basel, Badischer Bahnhof ist der Grenzbahnhof. Okay. Okay. Und das dann ist dieses komische Konstrukt mit einem deutschen Bahnhof, der halt aber auf Schweizer Grenzgebiet schon ist. Kann man sich, also wer sich interessiert, einfach die deutsch-Schweizer Grenzverträge. Da ist das so eine, ist das eine von diesen Ex- bzw. Enklaven? Ja, genau. Es ist quasi, es ist noch deutsches Zollgebiet, aber schon auf schweizerischem Staatsgebiet. Und quasi, wenn du aus dem Bahnhof rausgehst, hast du tatsächlich dann erst wirklich die Schweiz betreten. Ja, da gibt's aber auch ganz viele solche Dinger, wie dann so, quasi kleine Löcher in der Landkarte. Ja. Bodenseegrenze ist auch sehr interessant, wenn du dich da mal beschäftigst. Die gibt's doch gar nicht. Ja, aber du musst ja irgendwo eine Zollgrenze ziehen. Ja. So, egal. Und was gibt's denn noch so Schönes? Ach, der Marktverkehr. Ja. Das deutsch-schweizerische Grenzabkommen ist, wer da mal Zeit und Lust hat, das macht echt Spaß. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich bin ein bisschen verdattert, Dennis. Dann musst du mal die Kontrolle jetzt übernehmen. Ach so, wir wollten Arno Dübel gedenken. Arno Dübel ist von uns. Tatsächlich, genau. Also, Deutschlands, wie hieß er? Deutschlands frechster Arbeitsloser. Ja. Der, was nicht, 45 Jahre lang nicht erwerbstätig war. Ja. Das bezweifle ich aber. Der du sicher Geld verdienst, würde ich halt mit dieser versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Ja, ja. Also, mit Sicherheit wird er irgendwie Geld bekommen haben. War ja auch bei, ich glaube, bei Anne Will mal und so. Also, der war schon öfter mal in Talkshows und da hat er mit Sicherheit noch eine Gage bekommen. Ja. Wahrscheinlich im ersten nicht so viel. Ja. Aber, ansonsten, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bild-Zeitung ihm was zugesteckt hat. Ja, hoffentlich. Wäre fair. Ja, jedenfalls, er ist von uns gegangen, leider. Ist halt jetzt im, vor kurzem gestorben, aber das Spannende ist ja eher tatsächlich, dass jetzt gerade seine Leiche weg ist. Ja, das hast du mir gestern erzählt, wo immer seine Leiche verschwunden. Hat sich das schon wieder aufgeklärt? Nee. Seit gestern Abend? Oh Gott, oh Gott. Nee, also es ist halt der Chef der Hamburger Friedhöfe oder so, meinst du, so ein Fall sei seit 25 Jahren nicht vorgekommen? Weil normalerweise kommt, also wie ist es im Bund-Artikel, so eine Leiche käme entweder direkt zum Bestatter oder in die Verstorbenenannahme der Friedhöfe. Ja, genau, da bin ich auch öfter. Verstorbenen. Vor allem der Absatz der Bunden lautet noch, so nennt man mittlerweile eine Leichenhalle. Der Vogue-Term für Leichenhalle. Ah, Dienstleistungsgeschäft, tot. Ja, also jetzt ist er also tatsächlich verschwunden. Ja. So, und hat die Bunte auch, Dennis, Informationen, wie es jetzt weitergehen soll? Naja, also sie haben wirklich alles abgeklappt. Sie haben wirklich die Friedhöfe, das Institut für Rechtsmedizin angerufen. Sie haben bei den Krankenhäusern, die Krankenhäuser meinen so keinen Kommentar, also Datenschutz. Aber die Frankfurter Friedhöfe meinen so, nee, bei uns nicht. Hamburger Friedhof. Und die Spekulation des Friedhofssprechers war, dass tatsächlich wahrscheinlich ein Angehöriger aus einem anderen Bundesland die Leiche abholen ließ. Das wäre die plausibelste Erklärung. Aber gibt man da nicht normalerweise der Verwaltung auch irgendwie Bescheid und sagt, hallo? Das muss, die Friedhöfe interessiert das ja im Zweifel ja gar nicht. Du hast ja, ich weiß ja nicht, wie die Bestattungspflicht genau in Deutschland funktioniert. Es gibt ja eine Bestattungspflicht in Deutschland. Und ich vermute mal. Achso, der war noch gar nicht in der Leichenannahmestelle. Genau, die Leiche wurde aus dem Krankenhaus abgeholt von irgendjemandem, aber halt nicht von Hamburger Friedhöfen. Ah, okay, das heißt, es kann auch irgendein Bestatter aus Elmshorn gewesen sein zum Beispiel. Im Zweifel ja, aber es ist so ein bisschen, die plausible Erklärung ist es einfach ein bisschen Chaos, ein Bestatter hat den abgeholt, entweder aus Hamburg oder nicht Hamburg. Für mich viel relevanter ist, ja, ob er in 2 Tagen wieder auftaucht und zwar aufersteht, weil es ist Pfingsten. Es ist nicht der Jesus, den wir wollten, aber es ist der Jesus, den wir brauchen. Aber ich habe eine Frage, habe ich mir gestellt, jetzt die ganze Zeit. Der ist jetzt geworden, 67, 69, sowas? Ja. So, und er hat 67. 67, und er hat 45 Jahre nicht gearbeitet. Ja. Jetzt müssen wir, jetzt werden wir mal mathematisch. Jetzt nehmen wir einfach mal wieder den Dings. Also, okay, er hat, sagen wir mal, 37 Jahre nicht gearbeitet. So. 37 Jahre. Man arbeitet so ungefähr an 200 Tagen im Jahr. Ja. So über den Daumen. 200 Tage in diesen 37 Jahren. Das sind 7400 Tage. Und an diesen Arbeitstagen arbeitet man so ungefähr 8 Stunden. Dann sind das 59.200 Stunden. Arbeitszeit. Lebenszeit. Lebenszeit. Die er gespart. Also die er nicht mit Arbeit verbunden. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr effizientes Arbeiten. So, und das kann man jetzt ja wieder zurückrechnen, indem man wieder durch 24. Das sind 2400 Tage. Ja. Durch, was haben wir dann? 365, ne? Das ist so ungefähr 6,7 Jahre. Also ja, richtige Lebenszeit ja, in Jahren. Obwohl, man muss ja eigentlich dann, nee, das muss man ja, das geht ja nicht durch 24, man arbeitet nur 8 Stunden, also sozusagen mal 3, dann nochmal 18, irgendwie so um die 20, sag ich mal. Um die 20 Jahre muss man eigentlich draufrechnen. Ja. Weil er das ja nicht, also je nach Rechnung, es ergibt alles keinen richtigen Sinn, hat schon genau aufgehört Sinn zu geben, als du gesagt hast, wir werden mathematisch. Aber ich, was ich damit sagen will, ist die 67, ja, seine 67 Jahre, da braucht ein normaler Mensch halt irgendwie 87 Jahre für. Kannst du mir das jetzt noch in Hundejahren in Ostmark ausrechnen? 32. Ich habe übrigens noch kein Mofa. Kein Mofa, ne? Ich sehe gerade eine Liste von Zitaten bei der TZ. Ja. Das ist so eine Münchner Klatschplatte, oder? Die, vor allem, das Beste war, die wollen mich verarschen, bieten mir einen Job in Elmshorn an. Das müssen Sie sich mal vorstellen, Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Ja, kennst du das nicht? Das ist so ein legendärer Einspieler, der mal, ich glaube, schon zusammen von sorgfältig Zeiten von Olli Schulz mal produziert wurde. Ah, das war, vor allem, das war diese wilde Mischung, als Arno Dübel halt als der Gegenspieler zu dieser neoliberalen Welle in diesen Talkshows. Ja, genau, das war so Sabine Christiansen ja, Zeiten noch. Und der, ich muss man sich vorstellen, also um Arno Dübel zu verstehen und die Welt, in der ja, er sozusagen medial groß geworden ist, da kann man sich aber lustigerweise die heutige Politik angucken, denn wir haben noch einen Dinosaurier. Ein Dinosaurier, der als Wiedergänger zurückgekommen ist. Das ist Friedrich Merz. Ja, der hat da genauso schon ausgesehen zu dem Zeitpunkt vor 20 und, Jahren. Und der hat auch, das Mindset ist gleich geblieben. Ja. Also wenn, da haben wir jetzt einen Zeitzeugen. Richtig. Und wir wissen ja, Zeitzeugen, irgendwann sind die auch weg. Vielleicht ja, sollte man sich mal auch mal dokumentarisch mit Friedrich Merz hinsetzen, um diese Zeit so ein bisschen nochmal aufzuzeichnen, bevor Friedrich Merz dann, Gott bewahre, nicht mehr ist. So. Wer ist eigentlich die deutsche Margaret Thatcher? Die deutsche Margaret Thatcher? Ja. Ich glaube, das gibt es nicht so sehr. Also, weil Margaret Thatcher hat ja die Besonderheit, dass sie ja bösartig hoch Dreier war. Und also das hatten wir ja nicht so lange. Also niemand war ja bei uns so lange an der Macht und konnte halt mit so viel Machtfülle, dass ein anderes politisches System war, so viel kaputt machen. Also Helmut Kohl kommt so ein bisschen mit der Treuhand daran. Aber das ist ja auch nicht die eine Person. Die Treuhand war ja einfach die ganze Partei, die CDU. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das erlaubt unser politisches System nicht. Die, so. Lustigerweise war Angela Merkel kurz davor, das zu werden, ne? Weil die ja 2005 diesen knallharten neoliberalen Wahlkampf geführt hat. Leipziger Programmparteitag. 2005 meine ich war das. Kopfpauschale, Krankenversicherung. Ja. Jeder zahlt dasselbe. Und das ist die Zeit von Arno Dübel, das waren diese ganzen Gedankengänge. Ja. Und weißt du, wie das abgewendet wurde? Durch eine der besseren Kampagnen aller Zeiten, der Professor aus Heidelberg von Gerhard Schröder. Ja. Der hat uns vor vielem bewahrt. Ja, das stimmt. Ich würde im Nachhinein sagen, jetzt ist er zu Recht gecancelt, aber der Professor aus Heidelberg hat uns vor sehr viel bewahrt. Das stimmt. Gerhard Schröder, Gott hab ihn selig. By the way, Henry Kissinger ist 100 geworden. Wir werden uns doch alle überleben. Ich glaube, das schafft Gerhard Schröder auch, ja, nachdem er jetzt von seiner Frau auf. Was ist. Gab es mal wieder. Auf ein halbes Pils pro Tag untergebracht wurde. Na, wenn überhaupt. Ja. Also, ich meine, gucken wir mal. Wir können noch mal ganz kurz schauen, wo denn Schröder Kim. Da ist sie doch. Hat der ihren Job verloren übrigens? Oh, gar keine Stories gepostet in den letzten Tagen. Ja, ich glaube, der ist medial untergetaucht, weil da gab es ja einerseits so ein Parteiausschussverfahren, was er zwar gewonnen hat, gleichzeitig gab es so einen komischen Botschaftsempfang, stopp mal hier. Ja. Oh Gott, der arme Mann. Oh Gott, was gibt's? Gab es Grünkohl? Die hatten einen Hochzeitstag am 2. Mai. Ja, guck mal, das ist das Foto. Nicht zu nah gucken, aber wenn du so von Weitem guckst, ja, die trinken Rotwein. Ja. So, aber was ist auf dem Tisch? Was essen sie? Das sieht üppig aus, aber es sieht grünisch-gelbisch aus. Das sieht zu gesund aus. Ja, das ist der Hauptgang. Oh Gott. Ich lasse dich nochmal kurz überlegen. Also es ist keine Vorspeise gab es, haben die zu Hause, haben die schön ja, diniert gemeinsam, romantisch. mit Kerzen und Rot. Das sieht wirklich hübsch aus. Ja, schön. Das ist auch wirklich, auch, also, auch, ne, haben sich auch schick gemacht, ja, und so, nur für sich, nur für beide und den Fotografen. Ja. Blumenkohlcreme mit Karotten. Mhm. Dann Hauptspeise. Und das ist das, was du siehst, Artischocken. Es sind Artischocken. Mann ist Artischocken. Gerhard Schröder wird gezwungen, Artischocken zu essen. Und als Dessert gab es Haferjoghurt mit Blaubeeren. Gott! Also, der wird ja wirklich 150. Ja, es ist absurd. Richtig schlimm. Ja, mehr Fotos finde ich auf jeden Fall nicht. Oh, hier ist noch wieder ein schönes Video. Das ist auch wie irgendwas. Alle das tot. Ist Fisch. Alle tot. Ach Mensch. Da steckst du nicht drin. So. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Arno Dübel ist gestorben. Irgendwann muss es passieren. Aber ja, den Gedanken fand ich ganz nett, mal zu überlegen. Wenn, der hat halt viel nicht gearbeitet und hat dadurch viel mehr Freizeit gehabt als andere Menschen. Richtig. Und das muss man, finde ich, so in die Berechnung mal auch mit einbeziehen. Ist nicht jedermanns, jedermanns Leben, aber ich glaube eigentlich. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir auf die Straße gucke bei der Protesten der letzten Generation, wo der Ersatz ist, bevor man jemandem auf die Fresse haut, ich muss zur Arbeit. Ja, genau. Du musst gar nichts. Du hast zwei Dinge im Leben. Sterben und scheißen. Das musst du. Und fressen natürlich. Und Steuern zahlen. So. Und Steuern zahlen. So. Ja, also. Nicht, wenn du arbeitest. Ne, doch. Also nicht arbeitest. Doch, klar. Ja, es gibt doch die Merkel-Steuer. Die Merkel-Steuer. Merkel-Steuer, das wird teuer. Ja. Kannst dich nicht erinnern. 2005 war einfach der beste Wahlkampf aller Zeiten. Also großartig. Wie war es? Sie wollte von 16 auf 17%? 16 auf 18. Na, 18. Und das arithmetische Mittel ist dann von 2 und 0 ist 3. Und deshalb sind es 19 geworden. Oh, wir waren noch so unschuldig. ja, also nee, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn man sich damit zufrieden gibt, ein bescheidenes Leben zu führen, dann kann das, glaube ich, tatsächlich echt ganz, ganz ja, schön sein. So. Egal, nächstes Thema. Jetzt geht's wieder nach Europa, Dennis. Du fährst gleich, wir haben ja auch nicht so viel Zeit, hast du mir gesagt. Du musst hier schon in einer Stunde musst du wieder verschwunden sein. Richtig. Dann fährst du nach Gesundbrunn und richtig, dann nach Zürich und dann ist das die dritte Interrail-Etappe. Das ist meine dritte Interrail-Etappe. Ja, genau. Warum hast du noch keinen TikTok-Account, wo du genau beschreibst, wie du die Strecken fährst und dann sagst, ja, hier, welcome to how to hack it. Und jetzt erkläre ich euch in dieser Serie, wie man Interrail hackt. Und man fährt nämlich einfach Interrail, aber beendet die Fahrt dann am Grenzbahnhof und benutzt da ab dann einfach seine Bahncard 100. First Class, um durch Deutschland zu fahren. Und dann fährt man wieder raus. Dennis, warum hast du das? Das ist doch perfekter TikTok-Content. Ja, aber das Besondere ist ja, ich glaube, ich bin jetzt in zwei Fällen ohne Ticket, ohne Fahrberechtigung gefahren, tatsächlich. Nein. Ja, und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, ob meine Bahncard 100 im Nachtzug Euronight der schwedischen Bahn gültig ist auf dem deutschen Streckenanteil. Ich habe auf jeden Fall nicht meine In- und Outbound-Reise aktiviert dafür. Ja. Die Destiny spare ich mir auf. Ich werde sie, glaube ich, nicht benutzen am Ende. Aber ja, es hat niemand kontrolliert. Der Internetpass wurde anfangs öfters kontrolliert, mittlerweile, sobald du in solchen Ländern bist, wo es eine Reservierung gibt und du über deren App kaufst, also in Schweden wurde ich nie kontrolliert, diesen Interrail-Pass habe ich das letzte Mal, glaube ich, in England gezeigt tatsächlich, weil das ist mein einziges Ticket gewesen. Und selbst dann war es auch nur so eine Sichtkontrolle und die sahen vom Weitem, oh, das ist Interrail ja weiter. Oh Gott. Also du buchst dann, du bist in Schweden und da gibt es einen reservierungspflichtigen Zug. Ja. Und dann lade ich mir die schwedische Bahn-App runter. Also ich glaube, du kannst, also ich weiß es nicht, ob da auch die Interrail-App das macht, aber das Problem ist, in Reservierungen ist ein richtiger Flickenteppich. Ja. Aber ich wusste schon, dass tatsächlich die schwedische Bahn so nett ist, dass du einfach dort bei Ermäßigung deinen Interrail-Pass angeben kannst, so wie in Österreich, Schweiz, Deutschland, nee, geht's nicht. Aber da kaufst du einfach über die Österreicher oder die Tschechen geht's auch. Quasi online und die Polen innerpolnisch auch und da gibst du einfach deine Passnummer an und dann wird quasi der Fahranteil auf null gesetzt und du kriegst dann zahlst nur das Reservierungsentgelt und okay, kriegst dann aber einen richtigen Fahrschein ausgestellt. Ah, okay, alles klar. Aber woher weiß man das denn, in welchen Ländern man was zu tun hat? Gibt Interrail dir da Informationen an dir? Es gibt eine Seite, auf der quasi alles aufgelistet ist und von da aus kann man im Zweifel nochmal weiter recherchieren. So. Okay, verstehe. Und entsprechend ist das so ein bisschen das Ding, wie man da vorankommt. Und ja, bei der Schwedischen Bahn war es relativ einfach. Da habe ich dann ja auch die Tickets in der App drin gehabt. Funktionierte wunderbar. Alles gut. Jetzt geht's ja, England war nicht notwendig, aber so Frankreich und Spanien ist, also Frankreich kann man es noch am Automaten selber tun, innerfranzösisch. Mhm. Spanien muss man zum Schalter gehen. Und okay. Da ist da die Besonderheit, dass quasi du nur an Fernbahnhöfen auch nur Fernbahntickets bekommst und quasi eine Reservierung für einen Nahverkehrszug brauchst. Und by the way, in Spanien sind Nahverkehrszüge reservierungspflichtig. Okay. Weil das ist einfach ein, einfach, die haben. Und das kannst du nicht buchen. Du kannst nicht in der App irgendwie. Nein, du musst da vor Ort hingehen. Und zwar zum Abfahrtsbahnhof. Nur weil du Interrail hast. Nur weil du Interrail hast. Ja. Okay. Aber theoretisch ginge es schon. Was? Also wenn ich in Schweden, in Spanien bin und möchte einfach nur irgendwie von, keine Ahnung. A nach B, kannst du einen normalen Namen bekommen. Okay, ja, okay. Alles klar. Aber es ist halt eine verkappte Airline. Ja. Die Renfe, da arbeiten einfach Leute, die zu nah an der Sonne geflogen sind. So, also, da musst du zum Abfahrtsbahnhof und stellst dich an den Schalter. Ja, und dann habe ich Glück oder nicht Glück. So, und dann sagst du, ich würde gerne diesen Zug nehmen. Dann, das tut mir leid, leider schon ausgebucht. Ja. Dann kannst du aber gerne, morgen wiederkommen, weil der fährt nur einmal am Tag. Aber kannst du, aber die können dir schon, du kannst da hingehen und sagen, guten Tag, ich würde gerne in 5 Tagen. Ja. Das geht schon. Außer an Feiertagen. Dann verkaufen sie nur für die nächsten 2 Tage, um Schlangen zu vermeiden. Was? Mhm. Was? Ja. An Feiert verkaufen die für die nächsten 2 Tage um Schlangen? Maximal für die nächsten 2 Tage. Das heißt, du brauchst gar nicht hinkommen. Du sollst da nicht hingehen. An Feiertagen sollst du da nicht an den Schalter gehen, um quasi für nächste Woche zu buchen. Das wollen sie vermeiden, deswegen. Was ist das denn für ein, was ist denn die Spanische Bahn aus? Was ist bei denen denn los? Das ist eine verkappte Airline, die aber quasi in Teilen immer noch eine bürokratische Behörde ist. Ja. Das ist diese Mischung aus, wir haben hier keinen festen Preisverschluss, sondern wir versuchen jedem das abzunehmen, was er maximal bereit ist zu bezahlen für die Bahnfahrt, so wie die Airlines das tun. Wir haben zwar einen Fahrplan, aber nichts mit Takten oder so, sondern wir fahren einfach nach Belieben. Es gibt sowas wie stündliche Verbindungen auf den Verbindungen, wo quasi Wettbewerb herrscht. Da quasi wird die Bahn gezwungen zu engagieren. Also hast du quasi Madrid-Barcelona, weil da Wettbewerb herrscht. Und sonst verhält sich einfach wie eine behäbige Behörde, weil wir es schon seit 70 Jahren so gemacht haben, wenn es zum Charter geht. Sehr interessant. Und das ist wirklich das Schlimmste aller Welt. Ich bin wirklich, hasse es, und deswegen wäre aus meiner Meinung richtig, und ich kriege jetzt richtig Anfälle, wenn der spanische Premierminister erzählt, ja, wir werden unserer Jugend irgendwie die Hälfte des Interrail-Passes sponsern. Ich bin so, ja, die brauchen aber erst 2 Tage aus ihrem fucking Land rauszukommen. okay. Und dann wahrscheinlich, was das Ding ist, ja, die fliegen irgendwo nach Europa und fahren dann Bahn. Nee, die sollen da bitte bleiben, alle. Wenn die das so abziehen. Nee, es sollte gleiche Regeln herrschen. Also wenn spanische Interrail-Menschen nach Deutschland kommen, dann sollten sie jetzt den genau selben Verfahren anlegen. Sollten zum Abfahrtsbahnhof gehen und kriegen nur einen Zug am Tag und der ist ausgebucht für die nächsten 3 Wochen. Einfach, damit einfach mal Druck herrscht in dem System. Sollen nach Gesundbrunnen gehen und sagen, guten Tag, ich würde gerne zu den beiden, auf Englisch probieren, in Gesundbrunnen. Ja, ja. Wo man irgendwie die DDR-Fahrkartendrachen abgeschrauben hat. Also man muss wirklich sagen, ich kenne kein unfreundlicheres Reisezentrum als das in Berlin-Gesundbrunnen. Das ist wirklich so. Das heißt, ich bin da mal hingefahren. Irgendwann ist mal hier mein Intercity, der ab Gesundbrunnen fahren sollte, ab Hauptbahnhof fahren sollte, genau. Habe ich auf einmal eine E-Mail bekommen, ja, übrigens, der fährt nicht mehr, suchen Sie sich mal bitte eine andere Verbindung raus. Ich so, okay, was ist jetzt los? Und habe den aber gar nicht mehr gefunden, den Zug. Ja. Stellte sich dann später, das hat sie dann im Reisezentrum rausgefunden, nachdem ich das 5-mal erklären musste. Und ach, Sie haben schon ein Ticket, na sagen Sie doch, ich habe ihr das Ticket ja hingehalten, aber gut. Der wurde erst ab Hannover eingesetzt, weil irgendwas war, keine Ahnung, das war dieser Intercity Leipzig. Ja. In Norddeutschland. Wahrscheinlich ist die Verbindung vorher in Hannover geendet und der stand dann in Hannover auch rum. Ja, aber das war ja schon, ich wusste ja 2 Wochen vorher schon. Ah, okay. Genau, also irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas war da halt. Und die hat mich einfach eine Viertelstunde lang schlecht behandelt und angemoppert, die ganze Zeit, nur um mir am Ende dann erste Klasse Upgrade inklusive Sitzplätze zu schenken. Vielleicht ist das, vielleicht haben sie Spaß daran und dann aber trotzdem sind sie wirklich. Weil, also bis Hannover, ja. aber nur. Bis ja. Hannover, dann konnte ich die Intercity wieder nutzen, aber die Fahrt ja. Berlin, Hannover, um ja. halt den Intercity ja. noch zu kriegen, da hat sie mich, da musste sie mich in ICE setzen. Ja. Da gab es aber keine drei Sitz, weil ich ja mit den Kindern unterwegs war, ja. keine drei Sitzplätze beieinander in der zweiten Klasse. Da hat die das auch noch auf erste Klasse hochgeschraubt. Geil. Geil. Aber mich währenddessen nur fertig gemacht. Die ganze Zeit behandelt, als wäre ich das letzte Arschloch. Wie käme ich denn dazu, sie jetzt zu behelligen, dass mein Zug nicht mehr fährt? Da kann sie doch nichts für. Ah, ja. Ja, nee, entsprechend ist das kompliziert. Es gibt aber Länder, das ist wirklich einfacher. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwas über die ÖBB buchen kann, weil die ÖBB ist tatsächlich am unkompliziertesten. Die Tschechen sind auch sehr gut. Die haben nur keine gute App einfach. Oder man kann es nicht gut über die App machen. Man muss nur eine Webseite machen. Die ÖBB hat tatsächlich ihre Ticket-Webseite mittlerweile so gut gebaut, dass sie die App packen können. Und funktioniert auf jeden Fall. Aber ja, genau. Das ist so ein bisschen das Ding. Und so geht's jetzt tatsächlich jetzt auf der dritten Etappe. Ich war, wie gesagt, jetzt Norwegen, Schweden oder Schweden-Norwegen. Und jetzt geht's weiter in den Balkan. Sehr gut. Und zwar erste Etappe Zürich. Wenn du jetzt dir das mal, du hast ja jetzt schon, wie viele Länder hast du schon bereist jetzt von den Interrail teilnehmenden Ländern? Sind 19 oder so, die teilnehmen? 18 oder so, müsste ich nochmal nachgucken. So, du hast schon, also sehr viele bist du schon. Ja. Und dann musst du ja auch, nicht überall wahrscheinlich, aber da, wo du reservierst, musst du dich ja, wo Reservierungspflicht besteht, musst du das ja irgendwie auch buchen über die Bahngesellschaften und kannst dich ja nicht einfach so in den Zug setzen. Was würdest du denn sagen, wo ist es denn am einfachsten, am entspanntesten und wo ist es irgendwie am, ja, alles am lockersten? Oder wo findest du, ist aus Kundenperspektive Bahnfahren in Europa noch angenehm? Natürlich erstmal die Länder ohne Reservierungspflicht. Ja. Also wirklich Schweiz, aber das ist quasi Schweiz, Österreich, Deutschland, Tschechien und Großbritannien. Die sind alle in einem Block und da unterscheidet sich einfach nur durch die Taktfrequenzen. Da gewinnt einfach die Schweiz. Mhm. Weil du kannst einfach so viel fährter Zug, aber das sind alles Länder ohne grundsätzliche Reservierungspflicht, wo du einfach dich in den Zug einsetzen kannst. Und es einfach allen egal ist und du kannst machen. Und zwar musst du dann auf dem Boden sitzen. Aber hey, du kommst an. Und das ist der relevante Teil für mich beim Bahnfahren. Ja. Während halt andere Länder die Gedanken haben, ja, du musst dabei auch sitzen können. Nein, du musst, das Ziel von der Bahn ist A nach B. Nicht dabei. Ja. So. Da gibt es noch ein Menü und so, bla bla bla. Und deswegen, das ist das Angenehmste. Dann gibt es nur so Länder halt, Polen, die haben eine Reservierungspflicht im Fernverkehr, aber da kannst du es online buchen. Die Webseite ist ein bisschen 15 Jahre alt, aber dafür kostet die Reservierung nur 1 Zloty, oh. was 25 Cent sind. Ja. So, fairer Preis, finde ich. Das ist okay, da finde ich, kann man ausgeben. So, Italien, ist Reservierungspflicht, aber da ist zumindest so viel Verkehr auf den Hauptachsen, dass du da zahlst du einen Zehner für den Ferro Rossia. Die Intercities kosten 3 Euro. Aber der Zehner, das ist dann auch der Zug, in dem die Menschen mit der Siebträgermaschine durch die erste Klasse laufen, ja. oder? Ja. Ist aber nur in der ersten Klasse. Nicht? Nur in der ersten Klasse, ja. Aber ist schon nicht schlecht. So. Und ab dann nimmt es halt rapide ab. Dann hast du zwar die ganzen quasi südosteuropäischen Länder, wo du halt zum Schalter gehen kannst, musst. Da ist aber meistens die Reservierung kostenfrei. Es ist nur reservierungspflichtig, es ist kostenfrei für Interrail-Leute. Mhm. Muss sich nur drum vor Ort kümmern. Ja. Und dann kommt dann irgendwann Frankreich, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark ist auch noch bei den quasi nicht reservierungspflichtigen Ländern dabei. Mhm. Die kommen alle noch zu. Da kannst du zumindest irgendwie über die Interrail-App oder über die Website der Bahngesellschaft das im Voraus buchen. Das ist okay. Und dann wirklich ganz unten ist tatsächlich Spanien, Portugal und Finnland. Finnland ist auch dabei. Finnland kannst du auch nicht über die App buchen. Da musst du auch vor Ort hingehen. Aber da kannst du wenigstens anrufen tatsächlich. Okay, aber warum machen die das? Weil die das, also ist das denen einfach egal oder wollen die auch Interrail gar nicht so gerne? Ich glaube, bei den Finnen ist einfach, glaube ich, würde ich meine Vermutung sein, dass einfach die das noch nicht auf dem, also nicht so richtig den Druck sehen, weil so wenig Zugverkehr ist. Und da sind, glaube ich, nicht so viele Interrail-Menschen unterwegs. Portugal ist, glaube ich, einfach tatsächlich technologisch nicht so weit. Mhm. Spanien ist es bewusstes Zweck, weil die bringen kein Geld. Spanien ist einfach hostile aus finanziellen Motiven. Das sind nur junge Leute, die bringen kein Geld in das Land, oder was? Nee, die bringen, nein, die Bahngesellschaften kriegen ja nur einen Bruch, also der kommt ja wenig an bei denen. Ach so, weil die, ach so, das wird ja verteilt okay. irgendwie, das ja, Geld. Aber ich meine, das ist ja letztlich ja, eine politische Entscheidung, ob du sowas anbieten willst. Oder? Ja, natürlich, die Renfe macht das, weil es quasi politisch gewollt ist, dass von, aber nirgendwo ist ja politisch definiert, wie das die Qualitätsstandards für Interrail auszusehen haben. Hm. Und das ist ja das Schlimme, wir waren ja mal vor 50 Jahren deutlich weiter. Vor 50 Jahren konntest du in ein deutsches Reisezentrum gehen und eine Fahrkarte bis Istanbul ausstellen lassen. Ja. Geht nicht mehr. Weil jede Bahngesellschaft anfing mit ihren eigenen Preissystemen, Globalpreisen und whatever. Und die waren alle gar nicht vernetzt. Die in Berlin wussten gar nicht, ob die hatten einen Fahrplan, der wurde halt einmal im Jahr aktualisiert und hatten sie in ihrem Computersystem. Und aber die wussten gar nicht, ob jetzt der Zug irgendwie was für ein Preissystem, sondern es war einfach ein kilometerbasiert, man konnte sich einfach ausrechnen, passt schon, wurde auf das ordentliche Papier gedruckt, das war ein Weltstandard, ist ja hier Welteisenbahnverein und alles funktionierte und nachts wurden halt per Diskette per Datenzentrum wurden die Reservierungen ausgetauscht. Ja. Und im Worst Case hat die im Reisezentrum irgendwo angerufen, im internationalen Reisezentrum und die konnten auf dieses System zugreifen. Und das war in den 70er, 80er Jahren, es hat einfach funktioniert. Und dann fingen die ganzen Bahngesellschaften an, dieser neoliberale Zeitgeist und bla und Funs, alles wurde schlimm. Und auch für Interrail wurde es schlimm. Wir waren so viel besser. Sorry, ich bin wieder in so einem Rad. Ja, nee, es ist halt echt ein bisschen schade. Vor allem investieren wir gerade richtig viel politisches Kapital. Die EU muss sich ja auch richtig bemühen und wirklich betteln, dass wir wieder sowas wie Fahrscheine von Berlin nach Barcelona bekommen oder so. Das ist ja gerade, politische Energie muss da investiert werden, um das irgendwie hinzubekommen, weil es ja nicht nur anfängt, dass die Computersysteme ja nicht mehr miteinander reden, weil das ist ja alles irgendwie auseinandergeglitten. Hm. Das ist auch der politische Wille von den Ländern. Also Spanien, also die Renfe wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. In Renfe kriegst du ja nicht mal einen durchgängigen Fahrschein, wenn du innerhalb von Spanien umsteigst. Weil es sind ja Fahrgastrechte, das ist ja teuer. Wie, das heißt, du kriegst immer nur bis zum Umsteigebahnhof oder was? Und dann kriegst du einen neuen. Ja. Wirklich, das ist einfach eine. Das heißt, wenn du keine Ahnung. Die sind aber zusammengetackert. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht, wie das für spanische Gerichte sehen. Wenn mir ein zusammengetackerter Fahrschein verkauft wird, das ist für mich ein Fahrschein. Und das würden deutsche Gerichte auch so sehen. Bin mir ziemlich sicher, weil die denken sich so, Leute, es ist ja offensichtlich, was ihr hier tut. Ja. Ihr habt das auf zwei Zettel gedruckt, aber ihr habt zusammengetackert, weil ihr wisst, dass es das halt eine gemeinsame Reise ist. Ja, muss man halt nochmal, also müsste ich jetzt mal in den Wortlaut dieser. Ja. Aber es ist halt, das ist das Problem. Und das ist halt, und die EU kann halt auch so viel nur machen, wie ihre Mitgliedstaaten wollen. Und wenn halt die Renfe zur spanischen Regierung sagt, so, nee, das haben wir auf keinen Bock, weil es Geld ist, und die spanische Regierung auf ihr Bankkonto guckt und sagt, so, ja, bezahlen wollen wir das auch nicht, dann stirbt sowas relativ schnell auf EU-Ebene. So. Aber wo fahren wir denn jetzt dann ab Sommer hin? Idealerweise in Länder ohne Reservierungspflicht. Also gerne nach Großbritannien. Da ist nur die Anreise hin schwierig, teuer. Du wirst, glaube ich, fliegen, habe ich gehört. Sollte es Großbritannien werden? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher ja. Weil es halt nicht so lange dauert. Also sonst muss ich mir tagelang freinehmen. Das ist ja, also, ne, Union Berlin spielt tatsächlich Champions League, wie auch immer sie das geschafft haben. vierter Platz, und jetzt wollen wir mal gucken, was gibt's denn für Reiseziele. Also ich hätte ja, wo ich Bock drauf hätte, wäre tatsächlich Balkan, aber dann halt mit dem Zug. Ja. Weil das so eine schöne Rumpeltour ist, glaube ich. Ja, das hätte was. So, und es birgt natürlich immer die Gefahr, dass man da irgendwie auf die Mütze kriegt. Ja. Andererseits glaube ich, wenn man da, sag ich mal, seine Fußballpräferenzen nicht so offensiv auslebt, kann das einfach vor allem so im Frühherbst, Spätsommer, wann das da losgeht. Ich habe den Termin schon eingetragen, die Spieltage. Tatsächlich eine schöne Auswärtsfahrt. Wann sind die denn? Das erste ist 19., 20. September. Ja. Dann haben wir 3., 4. Oktober. Ja. Dann kommt 24., 25. Ja. 7., 8. November, 28., 29. November und dann 12., 13. Dezember. Ah ja. So, habe ich mir schon eingetragen, damit das schon klar ist, dass ich da Bescheid weiß. So, es gibt ja wieder Töpfe, ne? Ja. Und Union wird auf jeden Fall in Top 4 sein. Das, also der schlechteste Topf. Und genau. Wenn ich richtig verstehe, ist quasi, wird eine Gruppe zusammengesetzt aus allen 4 Töpfen, damit du quasi eine Durchmischung hast. Genau, damit du eine Durchmischung hast, damit, wobei es wieder... Aber ist das nicht so ein Vermarktungsding, damit quasi die Top-Matches nicht am Anfang sind, sondern erst am Ende stehen? Genau, das gehört dazu. Es gibt aber Ausnahmen davon. Ja. Also ich glaube, in der Gruppenphase dürfen auch Mannschaften aus demselben Verband nicht gegeneinander spielen. Ja. Und ja, halt so Auslosungs... Warte mal, gibt's hier Gruppenphase... Wo sind die meisten, bla bla. So, Topf 1. Dann haben wir den. Die Sieger der Champions League, bla bla. Gruppen, Sieger und Zweiten werden fürs Achtelfinale. Gruppen, Dritten steigen halt ab in die Playoffs der Europa League. So wie Ajax Amsterdam in der letzten Saison. Also gucken wir doch mal. Ich habe hier die Töpfe. So. Genau, ich hab's ja auch. Also ja. Union ist in Top 4 mit dem RC Lens. Auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt's hier noch welche, bei denen es noch nicht so ganz sicher ist, in welchem Topf die sind. Topf 3 oder 4. Könnten sein Lazio Rom, Roter Stern Belgrad, Celtic Glasgow, Newcastle United und dann der Sieger der Playoffs des Meisterweges und der Sieger des Playoffs Meisterwegs und noch zwei Sieger davon. Es gibt nämlich diese Playoffs, die Qualifikation zur Champions League ist nochmal extrem bescheuert und kompliziert. Ja, Geld rausholen. So, blickt auch keiner mehr durch, das ist so ein bisschen wie Nations League. Dann gibt es hier Topf 2 oder 3. Es gibt sogar Top 2, 3 oder 4. Oh, der zweite, dritte oder vierte der Serie A. Oder zweite, dritte oder vierte der Primera Division. Und der Meister der Premier Liha aus Ukraine. Ja. Und dann noch Sieger der Playoffs nach dem Platzierungsweg. Whatever das bedeutet. Ja, das sind so diese verschiedenen Dinger. Also, sagen wir mal so. Da können wir uns relativ sicher sein, irgendwie was aus Italien kommt noch, was aus Spanien kommt noch und im Meister der ukrainischen Liga wäre wahrscheinlich auch dabei. Wo es jetzt aber richtig interessant wird, wo wir schon mal gucken drauf schielen können, ist halt hier, wenn du in der Wikipedia, ich bin gerade im Wikipedia-Artikel, diese die ganze linke Spalte, das sind alles Topf 1 oder Topf 2 beziehungsweise Topf 2 oder 3. Das sind Mannschaften, die in Frage kämen. Können wir mal durchgehen von oben nach oben. Wir haben natürlich den, Achtung, FC Red Bull Salzburg. Mhm. Aber da kannst du mit der Bahncard hinfahren. Ne? Richtig, Salzburg ist ein Grenzbahnhof. Da komme ich bis dann mit der Bahncard 100 ohne weiteres Ticket hin. Wie fährt man denn nach Salzburg? Wahrscheinlich musst du umsteigen in München. Ja. Genau, und dann kannst du Regio nehmen oder so. Ich müsste auch nochmal genau gucken, aber du kommst relativ entspannt hin. Ja. Dann FC Arsenal. Ja, England. Also London. Also London fände ich einerseits cool. Ich glaube, das Stadionerlebnis da ist nicht so klasse, aber ich fände es irgendwie mal cool, da Fußball im Stadion gesehen zu haben. Weiß ich gar nicht genau, warum das so ist. Andererseits finde ich es ein bisschen doof, weil das ist auf jeden Fall teuer. Ja, es ist teuer. So. Das ist auf jeden Fall teuer. Also da hinzukommen ist teuer, da irgendwo zu pennen ist teuer, also unter 200 Euro die Nacht wirst du nichts finden. Ja. Das ist das, was mir jetzt auf der Internetseite aufgefallen ist. Es gibt so ein paar Länder, wo scheinbar gesetzlich erlaubt ist, Hotelzimmer ohne Fenster zu vermieten. Also London habe ich dann gesehen, da war so ein Zimmer für 120 Euro die Nacht. Oh, das, ja, es ist immer noch teuer, aber hey. Und dann gucke ich, es ist ohne Fenster. 120 Euro die Nacht. Gott, ey. Stockholm war ähnlich tatsächlich. Stockholm haben wir das auch versucht an mir. Hast du Bock auf London? Nein. Nee, okay. Gerne irgendwas anderes auf der Insel, aber nicht London. London ist nervig, anstrengend. Ich fand London nicht schön, als ich jetzt dort war. Die Öffis sind ganz cool, aber da hört es halt auch auf. Ja, und die hören ja auch, die fahren ja auch dann ab 11 Uhr nicht mehr. Genau, weil das einfach ein komisches Land ist. Wobei sie doch jetzt die eine Linie Night Tube. Nach Brixton und glaube ich noch zwei andere oder so, die fahren jetzt irgendwie so. Wow, die fahren am Wochenende bis um 2 und dann fahren sie halt ab 11 oder ab 10 Uhr halbstündlich. Was für ein Fortschritt. Ja. Meine Güte, ey, London, krieg dich mal zusammen. Worauf ich Bock hätte, wäre wieder Porto. Porto, ja. FC Porto. Da warst du schon mal im Stadion, ne? In Porto war ich noch nicht im Stadion. Warst du nur in Lissabon? In Lissabon war ich aber in beiden tatsächlich. Okay. Ja, sehr gerne. So. Der FC Porto ist auch ja ein Breitensportverein, ne? Die bieten auch an Basketball, Billard, Handball, Rollhockey, Volleyball. Und weitere Postdienstleistungen. Genau. Das fände ich auch gut. Atletico Madrid fände ich auch schön, weil man nach Madrid ganz gut kommt und es ist nicht Real. Ja. Ich Leipzig, irgendwie finde ich Real scheiße. Aber Atletico spielt halt seit sehr langer Zeit schon auch so ein, ja, Terrorfußball. Ach wirklich? Würde man sagen. Oh Gott, ja. Das ist nicht gut für uns. Nee, Terrorfußball nur mit besseren Kickern. Manchester United. Darauf hätte ich Bock. Manchester, geil. Also irgendwas, was nicht London ist, nehme ich. Okay, ja. Ist ja ziemlich weit, aber im Norden, ne? Ist wahrscheinlich ein bisschen... Ja, dann fliegst du auch ohne Probleme. Also das Schöne ist ja, bei solchen Destinationen, die nicht London ist, dann kannst du halt sowas fliegen wie Hannover, Manchester mit Ryanair oder so ein Bullshit. Ja, im Ernsthaft. Diese Nebenlinien oder was von Rostock nach Manchester mit EasyJet. Ja, Dennis, und dann haben wir hier auch schon wieder auf jeden Fall im Angebot Feyenoord Rotterdam, ne? Ja! Na? Habe ich richtig Bock. Aber da sind wir wirklich, diesmal wirklich, also da sind wir also noch mehr die Ersten im Bus. Ja, aber ohne Scheiß, ich glaube, ich würde wieder hinfahren. Ja, yes, natürlich, sofort. Ja, man kennt es ja, man kennt jetzt seine Schweine, so. Genau, man weiß, man sollte auf jeden Fall einen Tag vorher anreisen, ja, damit man nicht auf die Mütze kriegt, nicht genau, so viel Deutsch sprechen in der Innenstadt. Und die Ersten im Bus sein, ja, auf jeden Fall. Aber das haben wir letztes Mal auch gemacht. Inter Mailand, also Italien, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so einen Bock drauf. Nee, aber ich habe eine generelle Italien-Aversion, vor allem gegen diese Städte, also diese großen Städte, Mailand, Rom und so. Mailand ist zwar sehr bequem zu erreichen, ist nur einmal umsteigen, aber naja, keine Ahnung, I don't know. Es gibt auch keine Stehplätze da, es gibt alles, die haben ja sogar, wie war das denn? Niemals Safe-Standing? Nee, gar nicht, null. Die haben doch sogar, haben die nicht gegen Freiburg gespielt in der Europa League, wie war das denn noch? Und dann haben die doch Freiburg gebeten, ja, die Stehplätze im Gästebereich in Sitzplätze umzubauen für das Spiel, weil das Publikum würde gerne sitzen. Ja, dann bringt eure eigenen Klappstühle mit. So wie der Präsident vom FC Barcelona über Eintracht Frankfurt gesagt hat, sei eine Kultur des Stehens und Biertrinkens. Des Saufens, glaube ich, war die Übersetzung. Oh Gott, ey. Ja, ich würde mal schon mal ganz gerne nach Mailand auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, so dieser italienische Fußball, den finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde den nicht so interessant und ich kann gar nicht so genau sagen, warum. In England könnte ich sagen, dass das zu sehr Plastik ist. Ja. Von meinem Eindruck her ist schon in Italien noch mehr Gefühl dabei, zumindest kommen die Leute mit Gefühl, können sich die Stadionpreise noch irgendwie leisten, ja, im Gegensatz zu England. Aber so ganz insgesamt, weiß ich nicht, kann ich da keine Verbindung zu aufbauen. Das ist ja irgendwie auch mein generelles Problem mit der Champions League, warum ich jetzt gar nicht so traurig gewesen wäre, wenn es nur Europa League geworden wäre. Ja. Ist, dass es halt alles Plastikvereine sind. Ja, das stimmt. Und es war halt in Europa League war halt schon die coole Mischung aus bekannteren Vereinen, aber halt noch nicht diese abgehobenen Super League-Vereine. Und Sheriff Tiraspol oder so. Ja, wie das genau. Nee, also aber es gab Conference. Ja, aber wir waren in Barca, wir waren in sonst wo noch. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Ich bin komplett sonst. Wir waren in Barca? Was? Braga, meinst du? Braga, ja. Sorry. Mhm, genau. Geiles Stadion. Ja, geiles Stadion. War ich leider nicht, ja, aber würde ich wieder nehmen. So. Das waren ehrliche Vereine. Benfica Lissabon. Ja, da war ich im Stadion schon mal. Und da gibt es auch, glaube ich, leckeres Essen, wenn ich es richtig sehe. Ne? Ist auch da gab es Bifana zum Beispiel. Ja. Bifana ist das so ein portugiesisches Schnitzelbrötchen. Ja. Nicht, also der Schnitzel ist nicht paniert, aber es ist so Zeug. Ja, ist ganz nett und auch wieder so eine Mischung. Also klar, die Ticketpreise sind für den Arsch, richtig teuer, wenn du kein Local bist. Local, oh Gott. Wie meinst bitte. Du das? Die unterscheiden? Genau, also wenn du quasi kein Geld hast, dann kriegst du irgendwie ein Ticket, also wenn du quasi ein Fünfer, ja, und wenn du Mitglied bist, ist es irgendwie ein 20 oder 15 oder so, ja, und wenn du quasi extern oder quasi einzeln kaufst, sind es irgendwie 50 oder 60. Für ein normales Ligaspiel? Ja. Das ist in Portugal ja aber richtig Asche, ne? Ja, klar. Das ist ja sowas, weiß ich, wie ist das? Aber dafür sitzt da halt einfach die halbe Stadt im Stadion. Ja gut, weil es für die dann günstiger gemacht richtig. Wird. Ja okay, das ist cool. So. Ja, das ist cool. Und du konntest am Spieltag, gab es wirklich große Schilder, ey, du hast kein Geld, kein Problem, komm her, zeig irgendwie deinen Nachweis, whatever, was die da haben, und kommst für einen Fünfer rein. Das ist cool, das so. Ist wirklich ziemlich cool. Und was ist denn, aber dann, warte mal, was sind denn so 50 Euro quasi in Deutschland, in deutscher Kaufkraft? Weißt du das? Kaufkraft? Das Dreifache oder so? Ja, wahrscheinlich. Mindestens Doppelte wahrscheinlich. Ja, mindestens Doppelte. Aber das Dreifache glaube ich nicht, aber es ist schon... Ja, also teuer. Ja. Macht man nicht so oft. Paris Saint-Germain. Ach, Paris. Habe ich auch keinen Bock drauf. Nee. Ist halt auch so ein Plastikverein. Ich war da mal im Stadion und habe Paris Saint-Germain gegen AS Nancy gesehen. Ja. 2005 oder so, 2006. Grandios 0-0. Das ist richtig gelohnt. Es wurde sehr viel, es wurde sehr viel Pyro hinter den Torwart geschmissen, unter anderem auch ein riesen Kanonenschlag. Das war schon asozial. Aber generell Paris, ich muss auch sagen, das ist ganz schön, um da durchzulaufen. Ja, aber halt eine Stunde spazieren, dann bist du auch fertig. Ja, aber nee, um sich so Sachen anzugucken und auch so ein bisschen so ein bisschen essen zu gehen oder so. Aber ansonsten ist ähnlich wie London, finde ich. Es gibt so echt ganz schöne Sachen da, die man auch gerne macht, aber eigentlich möchte man da auch gerne wieder weg. Ja. SSC Neapel, gar keinen Bock drauf. Krasser Nazi-Verein. Ja. FC Barcelona. Vielleicht bei... Ja. Ja, boah, also. Ja, kann man machen. Da wird es ja wahrscheinlich einfacher mit Tickets, ne? Warum? Na, weil da passen irgendwie knapp 100.000 Leute rein ins Camp Nou. Das heißt, es gibt dann 5.000 Karten einfach so. Aber die werden dann auch voll. Also dann, wenn es Barcelona wird, dann wird es auch voll tatsächlich. Dann wird es auch nicht einfach mit Tickets. Nee, also die 5.000 ja, aber ja. Die haben ja. Das war ja das Ding mit hier. Frankfurt in der vorletzten Saison, als sie am Halbfinale gespielt haben. Das war es ja, wo die das halbe Stadion eingenommen haben. Genau, wo dann auf einmal 30.000 Leute aus Frankfurt da waren. Da hat sich ja dann haben die wohl Maßnahmen ergriffen. Vielleicht ist es dann nicht mehr so leicht, andere zu kaufen. Die lassen lieber irgendwie 30.000 Plätze frei. Als das da nochmal. Aber das würde schon einfach werden. Manchester City, ja, ist glaube ich ganz interessant, um halt auch mal so die krassen Kicker zu sehen. Aber ansonsten, wenn du dir schon überlegen musst, dass das Stadion heißt Etihad Stadium. Da weißt du halt schon, woran du bist, ne? Ja. Ja, also, keine Ahnung. So richtig fetzen tut davon gar nichts. Bis auf die Sachen, die mit Glück in Top 3 kommen könnten, was Celtic Glasgow wären oder Roter Stern Belgrad, worauf ich Lust hätte. Glasgow, Belgrad, ich weiß nicht, aber ist Roter Stern Belgrad, ist das auch nicht so ein Nazi-Verein oder so ein Nazi-Problem? Oder es ist ein Problem des serbischen Fußball generell? Ich glaube, die sind alle kampferprobt. Ja. Viele. So. Wieder gerade die politischen Ansichten der kampferprobten Fans aussehen, kann ich dir nicht sagen. Okay. Naja, die spannende Frage ist ja nicht nur, wo wir hinfahren und wo wir in Europa hinfahren. Ich bitte um Entschuldigung, sondern auch, ob wir in Berlin fahren müssen irgendwo hin. Naja, also ich meine, aus Pankow fährt man eh. Ist egal. Aber ja, stimmt. Es kann gut sein, dass es nicht... Ist nicht dieses Experiment jetzt auch vorbei offiziell? War es nicht für so eine Saison oder zwei Saisons angelegt? Ja, es gibt da zwei verschiedene Sachen. Was du jetzt ansprichst, ist, dass ja in der jetzt abgelaufenen Saison, oder die ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber in der jetzt auslaufenden Saison, zum ersten Mal in europäischen Wettbewerben wieder Stehplätze erlaubt waren. In irgendwie 5 Ländern. Genau, als Pilotversuch in 5 Ländern und zwar so sinngemäß war das dann, wenn der dort ansässige Verband es erlaubt, dann nach den dort geltenden Regeln. Ja. Was auf einmal dazu geführt hat, dass Union Berlin halt eben in Köpenick Europa League spielen konnte. Ja, zusätzlich der Bedingung, dass quasi das Stadion an der Alten Försterei mit quasi 2 zugedrückten Augen und neuem irgendwie Baumaßnahmen irgendwie noch reingerutscht ist. Genau, es mussten nämlich noch Sachen angepasst werden. Ja. Zum Beispiel wurde noch ganz hektisch, an der Seite waren ja Pflastersteine. Ja. Und die mussten rausgerissen und da musste jetzt Kunstrasen hin. Ja. So, teilweise. Außen musst du da Kunstrasen drum schaffen. Solche Sachen mussten gebaut werden. Medienzentrum muss irgendwie anders gebaut werden. Und das ist wohl auch in der Champions League das Problem. Medienzentrum muss groß sein, du musst eine gewisse Anzahl VIP-Tickets vorhalten können und so. Und da gerät das alles so an seine Grenzen. Und es gibt, glaube ich, auch eine Mindestanzahl an Sitzplätzen tatsächlich. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, die werden natürlich versuchen, da wieder. Achso, genau. Dieses Experiment mit den Stehplätzen war auf ein Jahr angelegt. Aber ich glaube nicht, dass es zurückgerollt wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, dann werden die schon alles versuchen, dass auch in Köpenick Champions League gespielt wird. Aber ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich. Ja. Man wird ja wieder ins Olympiastadion ausweichen müssen. Das haben wir ja nun auch schon mal eine Saison gemacht in der Conference League. Und ja, ist dann halt irgendwie so. Stadion ist halt, Stadion ist einfach scheiße. Das, ja. muss man, das ist halt kein geiles Fußballstadion. Ist einfach so. Aber ich habe jetzt auch nicht, so wie andere, so einen riesen Hass dahin zu fahren. Also das ist es scheiße. Ich will das nicht. Aber ich fange jetzt nicht an, nur zu Hause zu bleiben. Ach so, nur weil wir halt da spielen. So. Ja. Weißt du, das ist da. Und wir haben es ja in der Conference League ja gesehen, man kann sich ja auch nett einrichten. Ja, genau. Wenn man das schön rot anleuchtet, ja. dann ist es auch tatsächlich. Und wenn ich da dran denke, an diese, wenn man da angekommen ist, so in der im September, Oktober, in der Dämmerung, ja, wo das war schon geil. Das sah schon ganz schick aus. Ja. Im Stadion ist halt einfach kacke. Richtig, aber dafür kann niemand was, nur das Stadion. So. Genau. Hitler kann nur für was, genau. Es ist Hitler so schließt sich der Kreis schon wieder. So. Ja. Genau. Nee, das ist aber dann, mal gucken. Also ich werde, wie meine Europareise jetzt weitergeht, jetzt nochmal, wie gesagt, runter nach Budapest, ist glaube ich das finale Ziel. Und dann mal gucken, was es im Herbst wird. Vielleicht schließe ich dann im Herbst noch ein, zwei Länder ab. Hast du im Herbst schon wieder was gekauft? Was? Na, ich werde im Herbst definitiv nochmal in Barcelona. Ja. Auf einer Konferenz, dummerweise an einem. Ach so. Also, wirklich, also wenn der Fußballgott quasi nur mir zuarbeitet, dann spielen wir gegen Barcelona an dem Tag, an dem ich sowieso in Barcelona wäre. Mhm. Weil dann wäre. Ja. Alternativ eine Woche später, dann bleibe ich einfach länger. Findest du eigentlich Barcelona gut als Stadt? Ich bin da nicht gewesen, richtig. Ach so, okay. Ich habe da nur übernachtet, aber ich bin halt um 23 Uhr angekommen und um 10 Uhr gefahren. Ach so, okay. Mit dem Wissen, ich komme im Herbst sowieso länger wieder, mhm. und gebe ich mir die Stadt in Ruhe und nicht dieses Interrail-Gehetze. Okay, alles klar. Nee, weil ist ja, viele Leute finden Barcelona so geil, aber ich traue dem Hype dann nie so ganz. Ja, ja. Deswegen hat sich gerade jetzt, das ist eine Konferenz, und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich zwei Tage vorher und fahre zwei Tage später nach der Konferenz. Und hab so ein bisschen Rahmenprogramm, mache ich mir in Barcelona. So, also, was sind unsere Wünsche? Unsere Wünsche sind, wenn England, dann nicht London. Ja. Irgendwas gerne in Südeuropa. Ja. Aber nicht in Italien. Richtig, dann eher Spanien. Spanien, Portugal. Ja. Balkan. Ein Balkanland. Wenn es geht. Genau. Und ja, Schottland wäre eigentlich schon schön, ne? So. Wenn es irgendwie geht. Das wäre super, aber dann wäre das wär ein Traum. Aber mit Pech wird's, weiß ich nicht was. Neapel, Feyenoord und irgendein vierter. Boah, scheiße, ey, stell dir mal vor. Oder hier Lazio Rom, die auch so ein Nazi-Verein. Lazio, Feyenoord, Rotterdam und PSG. Ja. Richtig scheiß Gruppe. Dann fahre ich, glaube ich, kein einziges Spiel aus. Rotterdam doch schon. Aber ansonsten, ja. Lass es, glaube ich, echt sein. Müssen wir eigentlich wieder ein DAZN-Abo abschließen jetzt? Ist das so? Ist nicht Champions League bei Amazon? Warte mal. Keine Ahnung. Champions, ich guck das nicht. Ich auch nicht. Man wird immer gezwungen, sich immer die komischen Champions League, warte, Champions League 23, 24 und jetzt Streaming. Oh Gott, wenn ich das schon lese. Scheiße. Das Viral ist aufgeteilt zwischen Amazon und DAZN oder so ein Bullshit oder Sky. Brauchst du irgendwie 700 Abos. Die erste Schlagzeile, die ich sehe. DAZN Champions League Rechte. Fast alle Spiele bis 2027 live. Fast alle. Ja, Gott, genau. Fast alle macht mir Sorgen. So, aber jetzt Rechte ab 24, 25. DAZN sichert sich noch mehr Champions League. Und jetzt ist hier irgendwie, da ist auch, Moment, ein, wie ist es denn bisher? Neu. Bla bla bla. Ach so, stimmt, dann ist ja die Champions League Reform. Passiert dann ja, das wird dann ja alles noch wilder. Das letzte Saison im alten Format. Also, wo ist denn jetzt? Ich finde nichts über 23, 24 so schnell. Ja, scheiße. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keinen Bock, das zu recherchieren. Ich möchte schlechte Laune. Ich möchte wieder eine E-Mail von Union bekommen im Newsletter und dann soll da irgendwo ein Link sein, dann gibt es was günstiger. So wie das jetzt mit RTL Plus auch war. Ach, war es das? Ja. Habe ich gesehen. 20 Euro, glaube ich, bezahlt oder 25 ja. Euro für eine Saison. Ach, das ist angenehm. Für ein ganzes Jahr, das war in Ordnung, genau. Du kannst auch den Rest auf RTL Plus gucken natürlich. Ja. Ne? Das geht auch. Müsste jetzt irgendwann auslaufen, jetzt im Mai. Und einziger Haken, geht halt nur ein Gerät gleichzeitig. Ah, okay. Aber gut, so ist das. In Zweifel wahrscheinlich würde ich... Deshalb habe ich die Jens Spahn-Doku gesehen. Ah, mein Beileid. Nee, wahrscheinlich würde ich mich dann nochmal auf die Option Bar oder Kneipe für Champions League. Wenn's stimmt. Weil es ist eine angenehme Zeit, das ist auch quasi noch, gerade wenn es noch September, Oktober ist, das könnte noch abends ganz okay sein. Mhm. Also so ein Outdoor-Watching könnte ganz nett sein. Vielleicht gibt es da ja auch Optionen des Vereins, mal gucken, was da irgendwie geplant ist, was da für Rahmenmöglichkeiten möglich sind. Ich lasse mich das alles auf mich zukommen. Wird schon. Aber mein Fokus ist immer noch Bundesliga. Nächstes Jahr müssen wir wieder so. Unser Ziel ist Klassenerhalt. Genau. Es geht jetzt wieder von vorne los. Unser Ziel ist jetzt Klassenerhalt. Genau, bin ich außer dafür. So. Okay, jetzt genug Fußballquatsch erzählt, genug Zeug gewünscht und was weiß der Geier was. Die Folge relativ uninteressant heute, muss aber auch mal sein. Wir mussten das mal kurz durcharbeiten mit euch. Wir hören uns. Wann kommst du wieder eigentlich nach Deutschland? Ich komme nächste Woche. Bullshit, ich komme am 7. Ja. Komme ich nach Berlin, packe meine Tasche und fahre nach Karlsruhe. Aha. Und dann, vielleicht fahre ich dann direkt von Karlsruhe weiter, weil am 16. Juni endet dann mein Interrail-Pass final. Okay. Das heißt, am 16. bin ich spätestens abends wieder in Berlin und führe wieder ein ganz normales bürgerliches Leben. Okay, an dem Wochenende können wir aber leider nicht aufnehmen, da bin ich nicht da. Da bin ich auch nicht da. Also bin ich verplant schon. Okay. Na dann. Hören wir uns in, weiß nicht, wahrscheinlich dann so 4 Wochen wieder oder so. Oder zwischendurch. Mal oder zwischendurch, weiß ich nicht. Headset musst du aber hier lassen, aus Gründen. Ja, aus Gründen. Ach so, übrigens, heute auch neu, ne? Neue Folge. Drombusch. Die Drombusch-Akten. Ja. Ist gerade hier. Erschienen. Erschienen. 2 Folgen sind schon da. Genau. Ja dann, Dennis, schön, dass du da warst. Ja, und danke. Viel Spaß in Europa und bis Bällchen. Bis dann, ciao.